Bye-bye. Insekten. Kurz war noch nicht klar, also lehnt ich mich zurück in das Review. Es war dunkel und ich sah nichts mehr, nur die Lichter von Berlin. Ein weiter Blick aus dem Cockpit, vor mir stand ein großes Haus. Axel, Springer, wir kommen! Thank you. Die diese Roboter-Typen verstehen, ist Zuschlag und Nachschlag. Genau.